Ich hoffe, ihr habt Carsten gut gehört, weil dieses komische Setting und dann noch so ein Mikrofon, das ist das, was ich an meinem Studium immer gehasst habe. So. Genau, meine Promotion, die ist jetzt seit einer Woche ungefähr draußen. Ich habe auch ein paar Exemplare dabei. Wer eins ein bisschen billiger haben will, der kann bei mir das für 25 Euro beziehen. Ich musste nämlich einen ganzen Stapel abnehmen, damit das Buch im Handel dann ein bisschen billiger wird, weil ich mich beim Kürzen doch nicht allzu arg angestrengt habe. Genau, das kann man auch, glaube ich, gut sehen. Also wir wollen uns heute mal mit der Staatsverschuldung bei Marx beschäftigen. Und die Staatsverschuldung ist ja in aller Munde. Die Bild-Zeitung hat 2011 gefragt, auf der Titelseite: Ist die ganze Welt bald pleite? Und in den Wirtschaftswissenschaften und in vielen Zeitungen wird gerade sehr heftig darüber diskutiert, ob jetzt die Staatsverschuldung zu hoch ist, zu niedrig ist, ob die Staatsverschuldung nicht angesichts der Verschärfung der Krise nicht nur in Europa, Staatsverschuldung nicht auch eingesetzt werden sollte als wirtschaftspolitisches Instrument. Was aber nie gefragt wird, ist eben, was sind eigentlich Staatsschulden? Und auch in der Marx-Debatte ist die Frage eigentlich nie so richtig geklärt oder mal aufgegriffen worden, und das eigentlich, obwohl Marx sich sehr viel, nicht nur mit seinen eigenen Finanzen, nämlich seinem leeren Geldbeutel und den ständigen Briefen an Engels, ob er nicht mal ein bisschen Geld rüberrücken könnte, beschäftigt hat, sondern eigentlich sein ganzes Leben lang immer auch mit Staatsfinanzen. Und genau darum soll es heute gehen. Aber als erstes erstmal nochmal kurz die Frage, was eigentlich Kritik der politischen Ökonomie bedeutet, wenn es heute eben um die Staatsverschuldung in der Kritik der politischen Ökonomie gehen soll, dann ist, glaube ich, bekannt, oder das wurde vielleicht auch in den ein oder anderen Sitzungen hier schon mal besprochen, dass für Marx es eben nicht darum geht, irgendwie eine alternative Theorie zu formulieren, sondern er möchte eine Kritik der politischen Ökonomie formulieren. Ihm geht es darum, dass er aus einer gesellschaftskritischen Perspektive nach den gesellschaftlichen und historischen Bedingungen fragt und der Spezifik der kapitalistischen Produktionsweise und der Form der Herrschaft, die damit einhergeht. Und will man, und das hat er sozusagen im Kapital vor allem gemacht, und die Kategorien, die ihr vielleicht kennt und die man dann auch schön nachlesen kann in den drei Bänden, sind eben die Form Ware, Geld, Kapital, Zins. Und seine Frage ist eben, warum nimmt das Wirtschaften sozusagen diese Formen an im Kapitalismus und grenzt das eben scharf ab von vorkapitalistischen Gesellschaften, wo genau diese Kategorien nicht die Form der Vermittlung waren, wie sich Gesellschaften reproduziert haben. Damit einhergeht auch die Frage nach der spezifischen Form politischer Herrschaft, weil wenn wir von Staatsverschuldung sprechen, haben wir ja schon den Staat irgendwie drin, also müssen wir irgendwie fragen, was ist die spezifische politische Form, mit der wir es hier zu tun haben, nämlich Staat. Wir werden auch auf Öffentlichkeit zu sprechen kommen und eben den Steuerstaat und da in Anschluss daran eben zu fragen, was ist eigentlich der öffentliche Kredit, was ist die Kategorie der Staatsschuld. Und jetzt gehen wir mal erstmal kurz darauf ein, was denn eigentlich Marx dazu wirklich konkret sagt. Da ist man auf die Bücherpläne zum Beispiel verwiesen. Jeder von euch, der schon mal eine Hausarbeit geschrieben hat, weiß, dass bevor man sich hinsetzt und 12 Seiten oder vielleicht bei einer Abschlussarbeit 60 oder mehr Seiten schreiben muss, kommt nicht drum herum, sich zu fragen, so, was ist meine Fragestellung, wie gliedere ich meinen Text, den ich mir vorhabe, aufzuschreiben. Und ähnlich hat es auch Marx gemacht. Er hat zeitlebens immer wieder sozusagen sich überlegen müssen, was gehört eigentlich zu meinem Gegenstand und in welcher Form möchte ich den darstellen. Und es sind ein paar Bücherpläne übermittelt. Einer der ersten in den sogenannten Grundrissen, die sind 1857, 58 von ihm aufgeschrieben worden und erst unter Stalin ziemlich mies zwischen zwei Buchdeckel gestopft worden und dann erst in den 80ern wirklich kritisch aufbereitet, dann in der DDR erschienen. Und in diesem Bücherplan hat er sozusagen die Staatsschuld und den öffentlichen Kredit auch berücksichtigt. Also da merkt man, er hatte vor, diese Kategorie sich vorzuknöpfen. Die Buchstruktur in den Grundrissen ist jetzt mal sehr grob, wie ich das jetzt hier aufgeskizziert habe. Das Kapital, er spricht dann auch vom Kapital im Allgemeinen, das ist ein Begriff, den er später nicht mehr verwenden wird. Dann kommt er auf die drei großen Klassen, wie er sagt. Am Ende des dritten Bandes sind es ungefähr 1,5 Seiten. Das ist dann der frustrierende Abschluss, wo dann der kleine Satz von Engels eingefügt ist in MEW 25. Hier bricht das Manuskript ab. Er hatte sozusagen noch vor, eigentlich ein richtiges Buch zu den Klassen zu schreiben. Danach wollte er sich widmen dem Kreditwesen, dem Staat, den Steuern und dann eben auch der Staatsschuld bzw. dem öffentlichen Kredit. Und dann im sechsten Buch dem Weltmarkt und den Krisen. Das ist seine Struktur. Diese Bücher hat er nie geschrieben. Das Einzige, was er je geschrieben hat, ist eigentlich das erste Buch, was die drei Bände Kapital sind. Zu allen anderen Büchern kam er nicht so richtig. Und wenn man so ein bisschen die Überarbeitung des Kapitals sich auch anguckt, merkt man, wie er selber gemerkt hat, er schafft das alles nicht mehr und hat versucht, möglichst viele Themen dann doch nochmal in das Kapital reinzustopfen, zum Beispiel in Kapitel 24, erster Band, sogenannte ursprüngliche Akkumulation, da tauchen plötzlich Themen auf in seiner letzten Überarbeitung, wo man merkt, die gehören da eigentlich überhaupt nicht rein, wo eigentlich man ihm sagen müsste, naja, das hätte eigentlich woanders hingehört, also jetzt meine Meinung. Aber sagen, geschrieben hat er von denen, wie gesagt, eigentlich nur das erste Buch. Dann gibt es einen nächsten Bücherplan von 1859, den findet ihr in zur Kritik der politischen Ökonomie. Da bleibt er eigentlich in der Struktur sagen ähnlich und konkretisiert aber eigentlich das erste Buch, also das Kapital. Da macht er eine größere Ausdifferenzierung, wie er das gliedern möchte. Und es ist nicht zu erkennen, dass er bei den anderen Büchern irgendwie groß nochmal eine Abweichung machen wollte. Und von diesem Bücherplan ist er dann auch wieder ein bisschen weggekommen und hat dann eben angefangen, in den 60er Jahren das Kapital zu schreiben. So, obwohl er es vorhatte, ist er nie dazu gekommen, sich eben in einem eigenständigen Buch der Staatsschuld zu widmen. Trotzdem thematisiert er immer wieder die Staatsfinanzen. Und zwar einmal als Journalist, vor allem in den 1850er Jahren für die New York Tribune. Da hat er, wie er das formuliert, das lästige Zeitungsschmieren einüben müssen, weil er sozusagen keine Professur hatte und sonst ein armer Schlucker ein großbürgerliches Leben führen wollte und irgendwie musste Geld reinkommen. Da hat er eben als Wirtschaftskorrespondent zu allem Möglichen und eben zu vielen Staatsfinanzfragen geschrieben, er als Journalist. Und auch in ein paar anderen Büchern, die ja dann sozusagen, würde ich sagen, die eher so ein bisschen journalistischer, zeithistorischer sind, also der 18. Primär zum Beispiel, da taucht das auch mal ein bisschen auf. Aber aus diesen Texten kann man eigentlich nicht rausziehen, was er eigentlich vorhatte, also sagen, was irgendwie vergleichbar ist mit dem, was er im Kapital macht. Dann taucht im Kapital viel Staatsschuld auf, aber vor allem in der Frage der historischen Relevanz. Also im 24. Kapitel stellt sich Marx die Frage, wie ist eigentlich der Kapitalismus bzw. der doppelt freie Lohnarbeiter überhaupt in die Welt gekommen? Und da taucht die Staatsschuld an sehr zentralen Stellen auf. Und wenn ihr mal eben vergleicht die französische Auflage mit der davor, werdet ihr genau merken, was ich vorher gesagt habe, dass in der in den Auflagen davor die Staatsschuld noch gar nicht groß thematisiert ist. Und dann, als er gemerkt hat, er wird eigentlich viele Sachen gar nicht mehr richtig thematisieren können, hat er dann in der Überarbeitung die Staatsschuld in das 24. Kapitel doch nochmal, sind glaube ich so 2-3 Seiten sogar, nochmal Ausführungen dazu gemacht. Aber, und da werden wir gleich auch nochmal darauf zurückkommen, diese Ausführungen sind eigentlich auch nicht groß ergiebig für die Thematisierung der Staatsschuld, weil da geht es darum, welche Rolle spielt die Staatsschuld bei der Herausbildung des Kapitalismus und nicht, welche, was ist der, sozusagen die spezifische Form des öffentlichen Kredits im Kapitalismus. Und diese sozusagen Unterscheidung zieht sich durch alle drei Bände, also Handelskapital, zinstragendes Kapital immer, fragt er sich als erstes, was ist die spezifische Form dieser Formen im Kapitalismus und wie unterscheiden die sich von vorkapitalistischen Formen? Und die kommen sozusagen immer der erste Fragestellung nachgeordnet. Aber im Kapital taucht es auf jeden Fall doch nochmal auf, im fünften Abschnitt des dritten Bandes, nämlich als Form des fiktiven Kapitals, also Staatsschuldpapiere, Staatsanleihen. Da werden wir heute auch noch drauf zurückkommen. Jetzt werden wir uns erstmal aber den Steuern zuwenden. Wie ihr vor aus den Buchplänen erkennen konntet, hat er sich auch selber erstmal die Steuern vorgenommen, bevor er gedacht hat, dass er die Staatsschuld adäquat thematisieren kann. Und man könnte etwas sozusagen eigenmächtig die Frage formulieren, warum nimmt das ökonomische Dasein des Staates die Form des Steuerstaats an? Das ist ja sozusagen seine zentrale Frage immer, warum nimmt jener Inhalt diese Form an? Und das, diese Fragestellung sagen, legt er an vielen thematischen Punkten an. Und ähnlich könnte man das eben beim Steuerstaat machen. Und damit wäre man dann auch bei der Frage nach der spezifischen Form politischer Herrschaft, nämlich Staat und Öffentlichkeit, weil nur der Staat ist sozusagen derjenige, der die Steuern einzieht. Und bei der spezifischen Form politischer Herrschaft, dem Staat, ich weiß nicht, ob das schon mal Thema war in der Reihe dieses Jahr oder letztes Jahr, da gibt es dann wiederum doch sehr viele, die sich damit auseinandergesetzt haben. Also einer ist Eugen Paschukanis, ein sowjetischer Wissenschaftler, Rechtsgelehrter, da war jetzt auch in Berlin neulich eine kleine Konferenz dazu, der sich eben genau die Frage gestellt hat, warum nimmt eigentlich die politische Herrschaft, die Klassenherrschaft im Kapitalismus die Form einer außerökonomischen Zwangsgewalt an, also wo eben nicht mehr persönliche Herrschaftsverhältnisse dominant sind, sondern unpersönliche Herrschaft oder wie Heide Gerstenberger das formuliert, die subjektlose Gewalt. Und warum nimmt diese Form bestimmte Charakteristika an? Einmal, was wir vielleicht von Max Weber kennen, nämlich die Monopolisierung der Gewaltausübung. Heute ist ja auch noch eine Demo gegen Blockupy. Also warum darf sich eigentlich nur der Staat das Recht herausnehmen, jemanden mit Zwangsgewalt etwas tun oder nicht tun zu lassen? Und alle anderen sozusagen dürfen das nicht, aber die Polizisten dürfen das. Und warum nimmt eben die Rechtsform eine unpersönliche öffentliche Form an und gilt für alle? Das ist sozusagen eine zentrale Frage, die von Paschukanis gestellt wurde, auf die ich jetzt nicht groß eingehen kann, aber hier sagen, der Unterschied vorkapitalistische Form von Politik und kapitalistische wäre einfach dieser unpersönliche Charakter und worauf wir noch zurückkommen werden, dass Öffentlichkeit eine zentrale Rolle spielt. Da hat zum Beispiel der junge Jürgen Habermas hat sich zum Beispiel das mal vorgeknöpft in Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das ist ein Buch, was durchaus noch zu lesen ist, weil er sich nämlich da die Frage stellt, warum gibt es eigentlich erst in der bürgerlichen Gesellschaft sowas wie Öffentlichkeit und in vorkapitalistischen Gesellschaften nicht? So, der Steuerstaat, wenn wir jetzt sozusagen den Staat haben als die spezifische Form politischer Herrschaft im Kapitalismus, dann kann man eben auch nochmal feststellen, dass der Steuerstaat ein Wirtschaftssubjekt sui generis ist. Das hat ein Finanzsoziologe mal festgestellt, also sozusagen ein neues Wirtschaftssubjekt, das von anderen zu unterscheiden ist. Und zwar zum einen, weil der Staat nicht an der Wertschöpfung unmittelbar beteiligt ist, also er ist kein Unternehmen, kein kapitalistisches Unternehmen und sozusagen kauft Arbeitskräfte ein, produziert damit Waren, um damit Geld zu machen, sondern er partizipiert an der Geschäftstätigkeit der Privaten in Form eines Herrschaftsaktes, nämlich den Steuern. Und der Staat ist auch die einzige Instanz, die diesen Herrschaftsakt vollziehen kann, weil auf der einen Seite ist der Steuerstaat die Instanz, die Eigentum garantiert. Und weil der Staat aber auch die Instanz ist, der das Eigentum garantiert, ist es auch, dass der Staat die einzige Instanz, die im Prinzip das Recht hat, unter bestimmten Bedingungen diesen Schutz des Eigentums zu durchbrechen in Form von Enteignung, in Form von Steuererhebung. Da werden wir gleich nochmal genauer drauf zurückkommen. Das heißt, der Staat bricht auch gleichzeitig mit seinem Steuermonopol ständig diese sozusagen Garantie des Eigentums. Und wenn man jetzt die Besteuerung ein bisschen sich genauer anschaut, dann kann man eben feststellen, dass die Besteuerung eine reine einseitige Geldbewegung ist und das Geld in Form von Steuern das einzige Transaktionsobjekt. Das unterscheidet eben auch diese Geldbewegung von anderen Geldbewegungen im Warentausch. Also wenn ich nachher noch in die Kneipe gehe und ein Bier kaufe oder heute Morgen oder war schon Nachmittag die Fahrkarte gekauft habe, um hierher zu kommen, dann kriege ich eben das Recht, mit dem Zug hierher zu fahren oder nachher ein Bier, das ist sozusagen die Ware, die ich bekomme und dafür muss ich Geld abdrücken. Bei den Steuern sieht es anders aus. Da gibt es sozusagen nur die einseitige Bewegung, nämlich die Enteignung der Menschen in Form von Steuern. Und damit findet eben nicht das statt, was die Prämissen eigentlich der drei Bände sind und womit Marx auch anfängt, der Äquivalententausch. Also sozusagen Ware gegen Ware. Und als einseitiger Akt von Herrschaft ist es eine fortlaufende Enteignung ohne eine spezielle Entschädigung. In den Finanzwissenschaften wird es als Non-Affektionsprinzip beschrieben. Das heißt, diejenigen, die Steuern zahlen, haben kein Anrecht darauf, dass sie eine bestimmte Gegenleistung dafür bekommen. Man kann zwar davon ausgehen, von den Steuern gibt es Polizeibeamten, die den Verkehr regeln, dass die Straßen planiert werden und so weiter und so fort. Aber man hat sozusagen keine Gegenleistung, keine spezifische Gegenleistung zu den Steuern, sondern es ist genau eben, was ich vorher kurz angedeutet habe, eine Frage des öffentlichen Streits, was mit diesen Steuergeldern gemacht wird. Und da sind wieder politische Auseinandersetzungen eben relevant, was mit diesen Steuergeldern gemacht wird, Banken gerettet oder eben was anderes. Wenn aber das eine ständige Enteignung ist und wenn hier das Äquivalenzprinzip im Prinzip ausgesetzt wird, hat der Staat an dieser Stelle eine Legitimationsnotwendigkeit besonderer Art, weil dann die Steuererhebung eigentlich ein ständiges Ärgernis ist. Obwohl es notwendig ist, damit der Staat das machen kann, was er machen soll, nämlich das Eigentum zu garantieren. Das heißt, ein Prinzip, was es ausmacht, ist eben die Monopolisierung von Abgaben durch den Staat. Nur der Staat darf Steuern erheben und niemand anders. Also niemand, sagen, das andere wäre Schutzgelderpressung oder ähnliches. Das ist sozusagen illegal, das kann man zwar machen, aber das würde dann auch wieder vom Staat verfolgt werden. Das heißt, es gibt eine Monopolisierung dieser Herrschaftsaufgabe. Dann muss es eine rationale, das heißt bürokratische Organisation des Steuerwesens geben. Also es darf eben nicht Willkür herrschen, wie in vorkapitalistischen Gesellschaften, wo der Herrscher persönlich gemeint hat, er braucht jetzt ein neues Schloss oder möchte jetzt heiraten und möchte damit angeben, dass er ein neues Schiff braucht oder so. Und dann macht er einfach mal eine Extrasteuer, sondern es muss eben rationale, müssen Kriterien hier herrschen. Und eben, weil es gerade nicht persönlich ist, geht es darum, dass in der, sagen, spezifischen Form der politischen Herrschaft es dann Mitbestimmungsrechte gibt, Kontrollrechte gibt. Das heißt, die Vertreter im Parlament und in der Bürokratie haben Mitbestimmungsrechte, eben zum Beispiel im Parlament, Kontrollrechte, sowas wie, dass eben auch sparsam damit umgegangen wird und so weiter und so fort. Und das sind zentrale Elemente dieses Steuerstaats. Das setzt sich dann eben fort in einer sehr umfassenden Steuer- und Ausgabenbewilligungsrecht in den Parlamenten. Und das ist sehr zentral und sozusagen auch immer Gegenstand von Auseinandersetzungen. Und es ist sozusagen auch eingeschrieben, genau dann in diese Form, ein ständiger Kampf um die Steuerausbeutung und die Grenzen von Staatsverschuldung. So, wenn wir jetzt den Steuerstaat uns jetzt näher angeguckt haben, haben wir jetzt auch eine Voraussetzung, um den öffentlichen Kredit uns anzugucken, weil mit der Steuererhebung haben wir eigentlich ein Problem, dass nämlich der Staat den Unternehmern ständig Finanzmittel entzieht und damit auch seine Steuerbasis schädigt. Und eine Lösung des Problems wäre nämlich dann keine Steuer erheben oder die Steuer nicht zum Beispiel senken und statt mit Steuern die Staatsaufgaben zu bewältigen, dies mit Kredit zu machen. Dann stellt sich aber genau die Frage, ähnlich wie jetzt gerade bei den Steuern, dass die Steuern eben auch von vorkapitalistischen Gesellschaften zu unterscheiden sind, nochmal die Frage, was ist eigentlich der öffentliche Kredit? Was ist überhaupt das Spezifische des Kredits im Kapitalismus? Und was ist die Spezifik des öffentlichen Kredits? Und da kann man eben auch nochmal feststellen, dass die Spezifik des öffentlichen Kredits auch nochmal da an dieser politischen Form hängt. Das heißt, wenn die politische Herrschaft eben keine persönliche Herrschaft ist, dann ist es sozusagen der unpersönliche Staat, der die Schulden macht. Und der hat eben nicht, wie zum Beispiel in vorkapitalistischen Gesellschaften, die Souveränität auch zu sagen, ich zahle jetzt einfach nicht, sondern da kommt er dann durchaus in die Bredouille. Und was wir jetzt uns nochmal genauer angucken müssen, ist, was eigentlich Kredit ist im Kapitalismus, weil Leihen und Borgen von Geld gab es auch schon vor dem Kapitalismus. Und jetzt geht es darum, welche spezifische Form nimmt denn eigentlich dieses Leihen und Borgen von Geld im Kapitalismus an. Und da sind wir bei einer Form, die ihr im dritten Band findet, nämlich das zinstragende Kapital. Er selbst beschreibt, also Marx beschreibt es als also den Zins als eine irrationale Form, insofern, dass hier das Geld einen eigenen Preis bekommt, nämlich den Zins. Und im ersten Band zum Beispiel schreibt er, Geld hat keinen Preis. Da merkt er sozusagen, dass er im Laufe der Darstellung seine eigenen sagen, Bestimmungen immer wieder konkretisiert oder nochmal aufhebt. Und im Kapitalismus gibt es genau diese Kapitalbewegung. Also was ihr schon oder was man vielleicht sich vorstellen kann, ich weiß nicht, wer jetzt hier alle schon das Kapital gelesen hat, das ist eine Formalisierung aus dem zweiten Band, also Geld wird vorgeschossen, dann werden Arbeitskräfte und Produktionsmittel gekauft, also AK und PM. Das ist eben genau der Äquivalententausch, von dem ich gesprochen habe vorher. Dann geht es ab in die verborgene Stätte der Produktion, drum sind da die Punkte Dann wird produziert, es wird Mehrwert geschaffen, es gibt ein Mehrprodukt, drum ein Strich, also sozusagen mehr Wert geschaffen worden und das wird dann verkauft und es ist hinterher mehr Geld da, als vorher vorgeschossen wurde. Und im Kapitalismus wird jetzt eben mit dem zinstragenden Kapital genau dieser Verwertungsprozess vermittelt. Wie ihr seht, ist das Geld hier zentral, mit dem geht es nämlich los, mit G. Und diese Formel wird jetzt verändert. Nämlich, es wird Geld geliehen, das Geld wird geliehen, um damit dann genau diesen Prozess anzutreten. Also Arbeitskräfte werden gekauft, Produktionsmittel, dann findet die Verwertung statt und am Schluss hat man wieder einen verwerteten Wert. Und der fungierende Kapitalist, also derjenige, der die Produktion unter seinem Kommando hat, der teilt sich jetzt mit dem Geldkapitalist, der das Geld ihm geliehen hat, den Profit. Und genau das ist die spezifische Form, in der sozusagen im Kapitalismus Leihen und Borgen vonstatten geht. Und was jetzt aber Marx nochmal sagt zu dieser spezifischen Form, das habe ich hier unten, da stehe ich so fast ein bisschen im Weg, das zinstragende Kapital ist die Mutter der aller verrückten Formen. Und verrückt sozusagen in dem Sinne, dass er sagt, im Kapitalismus scheint es dann plötzlich so, als könnte das Geld selber Geld hacken. Er hat dann so eine schöne Formulierung, dem Geld scheint die Eigenschaft zuzukommen, Geld abzuwerfen, wie den Birnbaum Birnen zu tragen. Also es scheint eine natürliche Eigenschaft des Geldes zu sein, Geld zu sein, mehr Geld hervorzubringen. Und was eben verschwindet, ist genau die Bedingung, dass es überhaupt vonstatten gehen kann, nämlich der Verwertungsprozess. Und das ist eine ziemlich zentrale Form, weil von dieser Mutter aller verrückten Formen ist es sozusagen die Basis für weitere Formen, die den Kapitalismus prägen, nämlich unter anderem das Kreditgeld oder das fiktive Kapital, auf das wir jetzt eingehen werden. Vielleicht mache ich das erstmal so. Mit dem zinstragenden Kapital kann sich nämlich die Vorstellung verallgemeinern. Also ihr seht, G-G', dass jedem regelmäßigen Geldfluss ein Kapital zugrunde liegen kann. Und dieses zugrunde liegende Kapital nennt dann Marx fiktives Kapital. Er nennt als Beispiele Aktien, Staatsanleihen, man könnte aber das aber weiterführen, Grund und Boden, Derivate oder so, also alles, was regelmäßig Geld abwirft, dem scheint sozusagen Kapital zugrunde zu liegen, weil ja das Kapital dasjenige ist, was Kapital verwertet. Und fiktives Kapital deshalb, weil er eben dieses fiktive Kapital unterscheidet von dem fungierenden Kapital, also das Kapital, was diesen Prozess wirklich durchlaufen muss. Das ist sozusagen für ihn das fungierende Kapital. Und das Kapital, was diese Form hier annehmen kann, ist für ihn das fiktive Kapital. Und das fiktive Kapital nimmt dann eben die Form von Wertpapieren oder Eigentumstiteln an. Eben Eigentumstitel zum Beispiel an Grund und Boden, wo man eine Grundrente rausziehen kann oder Mieten abkassieren kann. Eigentumstitel im Sinne von einer Anleihe oder von einer Aktie. Und was man mit diesen Eigentumstitel eben erwirbt, ist der Anspruch an der Verwertung. Und damit findet dann auch sowas statt wie eine, was er dann nennt, Verdopplung, weil es gibt eben auf der einen Seite das Wertpapier, was einen Anspruch auf diesen Teil der Verwertung verbrieft, und auf der anderen Seite gibt es weiterhin das fungierende Kapital. Das heißt, wenn ein Aktienunternehmen mit dem Geld sozusagen produziert, dann hat gleichzeitig der Aktieninhaber hat sich mit der Aktien ein Anrecht dafür gekauft, einen Teil des Profits zu bekommen. Und dann hat man eine Verdopplung, das fiktive Kapital, die Aktie, und eben das reale Kapital. Und diese Aktie kann dann auch eine getrennte Preisbewegung annehmen, nämlich den, sagen, Aktienkurs, in dem es gekauft und verkauft wird. Und diese Aktienbewegung richtet sich dann danach, was man eben für einen Anspruch erwartet. Also wird das Kapital profitabel arbeiten oder nicht profitabel arbeiten? Und was damit auch einhergeht, ist, dass man natürlich Differenzgewinne machen kann. Also man kann sozusagen nicht nur den Anteil von dem Profit sich dann einstecken, sondern wenn ich die Aktie billig einkaufe und teuer verkaufe, kann ich auch damit Gewinn machen, indem ich den Differenzbetrag einstecke. So, was wir uns aber eben jetzt angucken, ist keine Aktie, sondern eben die Staatsanleihe, die aber auch genau diese Form des Wertpapiers annimmt. Und und natürlich ist bei einer Staatsanleihe es nicht so, dass es ein Anrecht auf Profit bedeutet, sondern eben ein Anrecht auf die zukünftigen Steuern. Und hier habe ich nochmal ein Zitat, wo Marx dieses, sagen, diese doppelte Verdopplung nochmal schön auf den Punkt bringt, wo er eben schreibt, Aktien und Schuldverschreibung sind demnach papierne Duplikate des wirklichen Kapitals, als wenn der Ladungsschein einen Wert erhielte neben der Ladung und gleichzeitig mit derselben, sie wären zu nominellen Repräsentanten nicht existierender Kapitale. Also man hat sozusagen auf der einen Seite ein großes Lagerhaus, wo die Waren eingelagert werden, und man hat aber einen Lagerschein, der sagt hier, dass wie bei IKEA, die Ware liegt in Regal Reihe 4, Regal 5 oder so. Und obwohl es einfach still rumliegt, kann sozusagen dieser Ladungsschein eine eigene Bewegung annehmen. Und was wir uns jetzt angucken, ist eben fiktives Kapital als Staatsanleihe. Eine Staatsanleihe ist im Prinzip ein fest verzinsliches Wertpapier, das einen Nennwert hat. Nennwert deshalb, weil auf diesem Wertpapier dann steht, werde ich das Beispiel gleich nochmal konkretisieren, 100.000 Euro, das ist sozusagen der Nennwert. Gleich werden wir dann nochmal zu dem Kurswert kommen, zu einem festgelegten Zinssatz, zum Beispiel 2%. Also Beispiel, ein Staat gibt 10 Anleihen aus zu einem Nennwert von 100.000 Euro mit einem Zinssatz von 2%. Dann sind diese 100.000 Euro eben der Nennwert, und die 2% ist der feste Zinssatz, der ist festgeschrieben und verändert sich nicht. Und so Staatsanleihen gibt es natürlich auch kürzere, aber die normalen sind immer zwischen 10 und 30 Jahren. Und je kreditwürdiger ein Staat ist, desto länger kann auch die Laufzeit sein. Also ich glaube, die längste Laufzeit war jetzt noch vor der Krise ungefähr 50 Jahre oder so. Also da wird dann einem Staat für 50 Jahre Geld geliehen. Da muss man schon großes Vertrauen haben, dass dieser Staat auch 50 Jahre lang noch existiert. Je weniger kreditwürdig so ein Staat ist oder überhaupt die politische Existenz dieses Staates, desto kurzfristiger werden dann auch diese Staatsanleihen. Und jährlich fallen dann eben genau 2% ab von diesen 100.000 Euro. Das heißt, ein Besitzer von oder eine Besitzerin von so einer Staatsanleihe kassiert 2.000 Euro im Jahr. Und unterscheiden kann man jetzt genau davon, nämlich den Kurswert, weil als konkretes Beispiel können wir uns jetzt einfach mal Griechenland nehmen oder ein anderes krisengeschütteltes Land, wo plötzlich gesagt wird, also ob dieses Land noch weiterhin brav seine 2% Zinsen zahlen kann, die 2.000 Euro im Jahr, da bin ich mir ja nicht so richtig sicher. Das heißt, die Gläubiger von diesen Staaten wollen einen sogenannten Risikoaufschlag. Sie sind nicht mehr bereit, für 2% Zinsen das Geld zu verleihen, sondern wollen mehr, 4% Zinsen. Das heißt dann wieder 100.000 Euro, wird eine neue Aktie ausgegeben, da steht dann 4% drauf. Das heißt, 4.000 Euro pro Jahr werden dann sozusagen fällig. Und jetzt stellen wir uns mal den Besitzer der alten Aktie an, vor, wo immer noch draufsteht 2%. So, der möchte jetzt sich plötzlich ein neues Auto kaufen, möchte die schnell loswerden, geht damit auf den Markt und sagt, hier, ich habe eine tolle Aktie, ihr kriegt für diese Aktie jedes Jahr 2.000 Euro, ich verkaufe die euch für 100.000 Euro, steht drauf, Nennwert. Gleichzeitig sind aber Aktien mit dem gleichen Nennwert drauf im Umlauf, wo man das Doppelte bekommt an Zinsen im Jahr. Keine Sau würde ihm diese Aktie mehr abkaufen. Das heißt, der Kurs fällt. Er muss sozusagen, um die Aktie irgendwie loszukriegen, mit dem Preis runtergehen. Er muss die Aktie, diese Staatsanleihe für die Hälfte verkaufen, für 50.000 Euro, weil dann die jährlichen Zinsen sozusagen gleich sind mit den neu ausgegebenen Zinsen. Sonst würde ihn niemand abkaufen. Und so kann man dann an dem Beispiel zeigen, wie sowas eben diese Preisbewegung bei den Staatsanleihen passieren und wie das eben auch dazu kommt, dass so Einschätzungen, wie glaubwürdig sozusagen Staaten noch sind, wie Bonität, wie ihre Bonität aussieht, Ratingagenturen und so, die sind sozusagen ständig damit beschäftigt, die Steuerbasis dieser Staaten einzuschätzen, also läuft die Wirtschaftsleistung, sind die Arbeiter auch schön klein gehalten und verlangen wenig Löhne und so weiter und so fort. Und das sind sozusagen alles dann Fragen, die mitbestimmen, ob ein Staat auch die Anleihen finanzieren kann. Und mit den Punkten haben wir jetzt eigentlich alle Sachen zusammen, um die Staatsschuld auch mal zusammenzutragen. Also das Erste, was ich festhalten würde, wäre dann eben, dass die Staatsschuld den Steuerstaat und die moderne Fiskalität, wie das Marx im ersten Band nennt, kategorial voraussetzt. Das heißt, erst wenn es sowas wie einen Steuerstaat gibt, das heißt, ein Staat, der dauerhaft und gesetzlich verpflichtet, fähig ist, seine Gesellschaft mit Steuern zu überziehen, erst dann ist er als Wirtschaftssubjekt auch glaubwürdig und ist überhaupt auf den Finanzmärkten oder gegenüber Geldkapital fähig, eben Geld zu mobilisieren. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich festhalten würde, dass das hier eine kategoriale Beziehung gibt, also ein notwendiger Zusammenhang als Steuerstaat, kann der Staat überhaupt Schulden machen. Und da kann man dann zum Beispiel auch nochmal den Unterschied sich angucken, historisch. Da ist es nämlich sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, also England, Frankreich, wenn man das sich zum Beispiel vergleicht, da ist es oft genau andersrum gewesen. Also dass eine explodierende Staatsschuld zum Beispiel in Großbritannien aufgrund einer heranwachsenden imperialistischen Macht dazu geführt hat, dass die Finanzmärkte sich dort total entwickelt haben und erst im Zuge dessen sich sowas wie ein modernes Steuersystem entwickelt hat. Also war sozusagen genau andersrum. Also war sozusagen die Staatsverschuldung historisch die Voraussetzung dafür, dass sowas wie ein Steuerstaat entstanden ist. Also hier hat man auch, ich weiß nicht, wer von euch schon oft diese Diskussion von logisch-historisch im Kapital diskutiert hat, aber da wäre zum Beispiel wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, da ist es oft genau umgedreht. Der öffentliche Kredit ist damit auch eine Vorwegnahme zukünftiger Steuereinnahmen, also eben nicht wie bei zum Beispiel also Unternehmensanleihen oder Aktien eine Vorwegnahme von zukünftigem Profit, sondern eben eine Vorwegnahme von zukünftigen Steuereinnahmen. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass im Gegensatz zum privaten Kredit, der über Wertpapiere organisiert wird, gibt es eigentlich auch keine Verdopplung von Kapital. Weil während ein Unternehmen natürlich kapitalistisch wirtschaftet, man hat auf der einen Seite eine Unternehmensanleihe und auf der anderen Seite das Unternehmen, was wirklich produziert, hat man beim Staat zwar die Staatsanleihe und für den Besitzer dieser Staatsanleihe, das Geldkapital, ist das Kapital, weil es verwertet sich sozusagen, hat 100.000 abgegeben, es springt jedes Jahr 2.000 Euro ab. Aber das mobilisierte Geld ist kein Kapital. Es wird unproduktiv ausgegeben für Universitäten, für Schulbau und so weiter und so fort. Und da ist sozusagen kein Kapital mehr am Werk, sondern eben der Staat und seine und eine Form von unproduktiver Arbeit, wie Marx es nennen würde. Und als wenn man eben den Steuerstaat voraussetzt und dass es eine regelmäßige Grundlage gibt, ist eben die Verschuldung auch eine ganz normale Finanzierungsquelle des Staates, also nichts, was irgendwie nicht normal ist im Gegensatz zu den Steuern, sondern es ist dann ähnlich wie im kapitalistischen Normalbetrieb. Jeder Kapitalist nimmt Kredit auf, um möglichst profitabel zu produzieren. Es ist sozusagen nichts, was nicht kapitalistisch oder unnormal ist, ganz im Gegenteil. Kredit ist sozusagen das Schmiermittel der Verwertung und die Voraussetzung, wir haben vorher das bei dieser Formel gesehen, der Geldvorschuss ist sozusagen zentral und damit ist Kredit auch wesentlich für die Verwertung. Und ähnlich verhält es sich dann eben beim Steuerstaat und der Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung ist nichts Abnormales, sondern ist, wenn man den Steuerstaat als funktionierendes politisches Herrschaftsmoment voraussetzen kann, eben auch eine ganz normale Form der Geldmobilisierung. Gerade wenn man sich nochmal überlegt, was ich vorher gesagt habe, dass natürlich Steuern auch immer das Problem mit sich bringt, dass man der Gesellschaft finanzielle Mittel entzieht. Also es ist eine Form von Ausbeutung. Und wenn man aber die Gesellschaft sozusagen produktiv für das Kapital einspannen will, dann möchte man natürlich als Staat möglichst wenig der Gesellschaft und seinen produktiven Kräften auf der Tasche liegen. Und da wird dann eben genau die Staatsverschuldung zentral. Was damit aber einhergeht, ist eben, dass die Zinsen allen Steuerzahlern aufgebürdet werden. Das heißt, wenn der Staat eine bestimmte Staatsverschuldung hat und wir gesagt haben, das ist eine Vorwegnahme von zukünftigen Steuern und die jetzigen Steuern gehen zum Großteil in die Zinsen und Tilgung, dann müssen alle eben genau diese Staatsverschuldung auch bedienen. Und dann kann man sich eben nochmal genauer angucken, wie ist denn eigentlich die Steuerbelastung. Und derzeit ist es zum Beispiel so, dass ungefähr 2/3 des gesamten Steuereinkommens von Lohnabhängigen bezahlt werden. Das heißt, da findet eine Ausbeutung, also eine zweite Ausbeutung nochmal der Lohnabhängigen statt. Und es ist dann auch immer eben eine Form von Umverteilung. Und darüber findet dann eben genau ständig der Streit statt. Wer soll eigentlich wie viele Steuern zahlen, für was wird das Geld ausgegeben, etc. pp. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Mit der Staatsanleihe ist der Staat auch in das Finanzsystem integriert und das hat auch weitreichende Folgen und man kann sich dann eben nochmal fragen, in welcher Form. Einerseits entzieht der Staat mit Staatsverschuldung den Bürgerinnen liquide Mittel, also jeder Steuereuro, den ich nicht in der Tasche habe, sondern abdrücken muss, sozusagen fehlt mir. Für mich wäre es eben die Konsumtion für den Kapitalisten, da kann es eben nicht verwenden, um sein Kapital zu verwerten. Gleichzeitig sind aber Staatsschulden immer eine sichere Geldanlage. Und gerade wenn es Schwierigkeiten mit profitabler Produktion gibt, ist es eine gute Alternative, sein Geld eben in Staatsanleihen zu stecken, weil man weiß ja, der Steuerstaat mit seinem Gewaltmonopol hat sozusagen ziemlich gute Aussichten darauf, das Geld klarzumachen, mit dem die Zinsen gezahlt werden. Und was man aber an dem Punkt auch nochmal deutlich machen kann, ist, dass es hier auch einen Widerspruch innerhalb des Kapitals nochmal gibt, was Marx im dritten Band und teilweise auch in den Grundrissen mal kurz antippt, dass natürlich hohe Zinsen für das Geldkapital gut ist. Also ich kriege sozusagen viel Geld für meine Geldanlage und für die Unternehmer ist es schlecht, weil die müssen sozusagen viel Kredit abzahlen und es wirkt sozusagen ihren Handlungsspielraum oder schränkt ihn ein. Aber die Staatspapiere sind noch in der zweiten Form in das Finanzsystem integriert, nämlich die Staatsschulden sind elementares Moment der Kreditgeldschöpfung. Also wir haben in allen modernen Staaten ein zweistufiges Bankensystem, das heißt, es gibt eine Notenbank, eine Zentralbank und darunter gibt es die Geschäftsbanken. Die Notenbanken drucken sozusagen im Prinzip das Geld. Sie sind auch Staatsapparate in meinen Augen und sie versorgen die Gesellschaft mit liquiden Mitteln, mit Geld. Und die Geschäftsbanken, also die Commerzbank, Deutsche Bank, die Berliner Sparkasse und so weiter und so fort, die können sich mit Geld bei dieser Zentralbank versorgen. Und sie müssen aber, um da große Summen zu organisieren, immer auch Sicherheiten hinterlegen. Und die Sicherheiten, die akzeptiert werden, sind vor allem Staatsanleihen. Das heißt, das, was ich vorher gesagt habe, dass der Kredit das Schmiermittel ist für den Verwertungsprozess, da hat man wieder die Staatsanleihen insofern drin, dass die genau dieses Schmiermittel, dieses Kreditgeldsystem nur funktioniert, wenn auch ausreichend Sicherheiten vorhanden sind, womit die Geschäftsbanken liquide Mittel organisieren können, Kredite vergeben können. Und diese Sicherheiten sind eben Staatsanleihen. Das heißt, sie sind ein zentrales Element der Kreditgeldschöpfung. Und dann haben wir noch einen zweiten Punkt, den man vielleicht festhalten kann, also neben diesem Moment des Geldsystems, also der Kreditgeldschöpfung, kann man sagen, dass die Staatsanleihen eine tragende Säule im Weltfinanzsystem sind, sozusagen als Standbein für das Spielbein der riskanten Spekulation. Also was ich vorher erzählt habe mit diesen Differenzgewinnen, also ich kaufe eine Aktie billig, verkaufe sie wieder teuer. Das kann lange Zeit gut gehen, man kann mit viel Glück mal viel gewinnen, aber man kann eben auch relativ schnell ziemlich in die Röhre gucken und ziemlich viele Verlusten einheimsen. Und wenn sozusagen die Aktienmärkte oder auch Märkte, die gar nicht als Börsenplatz organisiert sind, also viele Derivate zum Beispiel, werden eigentlich nur über Over-the-Counter heißt es, betrieben. Das heißt, da rufen die einen Banken die anderen an. Das heißt, wenn es da zu einer Panik kommt, dann rennen alle in die Staatsanleihen als sogenannter sicherer Hafen. Ein schönes Beispiel an dem Punkt ist zum Beispiel, als 2011 im Sommer irgendwann mal, hat eine Ratingagentur das erste Mal die USA die Bestnote entzogen. Sie haben gesagt, die USA ist nicht mehr der beste Gläubiger für Staatsanleihen. Und wo man dann denkt, na gut, jetzt müssten eigentlich alle ihre US-Staatsanleihen abgeben, ist genau das Gegenteil passiert. Also da war dann sozusagen die Panik oder sozusagen die Angst vor einer Panik auf den Aktienmärkten so groß, dass alle ihre Aktien verkauft haben und US-Staatsanleihen gekauft haben. Weil sie wussten, das ist sozusagen der sichere Hafen und was morgen an den Aktien los ist, weiß ich nicht. Das heißt, da ist genau das Gegenteil passiert von dem, was zum Beispiel passiert, wenn eine Ratingagentur Griechenland herabstuft, wo ihr auch nochmal merkt, dass es eben nicht ganz irrelevant ist, welcher Staat gibt diese Staatsanleihen aus und auf welchem, sozusagen, mit welchem Geld ist es nominiert. Das heißt, stehen da US-Dollar drauf oder eine andere Währung. Und an dem Punkt, da findet ihr dann auch mehrere sagen Hinweise dann in der ökonomischen Literatur oder bei diesen ganzen Fachidioten, also zum Beispiel bei dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt es einen Satz, findet ihr da in so einer Analyse, wo sie sagen, moderne Finanzsysteme sind auf Staatsanleihen angewiesen, wo man sich so fragt, alle ständig reden diese ökonomischen Köpfe davon, dass die Staatsverschuldung zu hoch sei und so weiter und so fort, aber implizit geben sie einfach zu, dass diese Staatsanleihen notwendig sind, damit das Kreditgeldsystem funktioniert, dass überhaupt die Finanzmärkte funktionieren, das wird bei einer anderen Studie ziemlich deutlich, nämlich bei einer IWF-Studie von 2001. Da gibt es eine Studie, die sich gefragt hat, was ist denn eigentlich und was könnten die Konsequenzen sein, wenn plötzlich zu wenig US-Staatsanleihen auf dem Markt sind. Hintergrund war, dass Bill Clinton angetreten ist, einen ausgeglichenen Staatshaushalt vorzulegen, hat wahnsinnig viel gekürzt, hat sozusagen versucht, die Staatsverschuldung runterzudrücken. Was war die Folge? Dass eben wenig Schulden aufgenommen wurden, weniger US-Staatspapiere im Umlauf waren und das Angebot an Staatsverschuldungspapiere wurde immer knapper. Und wenn man dann sagt, naja, diese US-Staatspapiere sind eigentlich total wichtig für die Kreditgeldschöpfung in den USA oder auch woanders und sie sind total wichtig eben für ein modernes Finanzsystem, wo ständig an sagen Aktien, Börsen viel rumspekuliert wird, dann bedeutet es natürlich, wenn die Staatsanleihen knapper werden, dass dieses ganze Finanz- und Kreditsystem viel fragiler wird. Und genau diese Frage haben sich die Ökonomen vom IWF 2001 gestellt. Also auch hier merkt ihr, wenn plötzlich die Staatsverschuldung runtergeht und man ein global vernetztes Finanzsystem hat, dann wird selbst bei Ökonomen beim IWF etwas bange, wenn plötzlich die Staatsverschuldung sinkt. Und jetzt vielleicht noch mein letzter Punkt, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen können, weil ich jetzt so viel von US-Staatsanleihen geredet habe, da merkt ihr eben, dass diese Staatsverschuldung eigentlich auch das Fundament des Weltgeldes ist. Also in Band 1 taucht es mal als eine Geldfunktion auf, das Geld als Weltgeld. Also Geld wird ist ja nicht einfach das Geld, sondern es gibt Euro, es gibt US-Dollar, es gibt Yen. Das sind eigentlich die drei wichtigsten. Und die Staatspapiere sind das Fundament, genau sozusagen um die Dominanz eines Geldes sozusagen zu sichern, auch zu unterstreichen. Was zum Beispiel zur Folge hat, also wenn Deutschland sich verschuldet, dann kann die eine Staatsanleihe ausschreiben in Euro. Also ich verschulde mich in Euro und muss die auch in Euro bedienen. Aber wenn irgendein sehr peripherer Staat gezwungen ist, Schulden aufzunehmen und hat, glaube ich, die Währung Quatscha, wenn die sozusagen gezwungen sind, sich Schulden aufzunehmen, da finden sie einfach niemanden, der ihnen in dieser Währung Geld leiht, sondern sie sind dann gezwungen, sie entweder in Euro oder in US-Dollar sich zu verschulden. Und wenn ihre Währung dann eben in den Keller geht, müssen sie ihre Schulden trotzdem in US-Dollar zurückzahlen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel der Wechselkurs dieser Währung um die Hälfte sinkt im Vergleich zu den US-Dollar und die Schulden werden fällig, dann sind die Schulden im Prinzip doppelt so hoch, wie sie eigentlich vorher waren, vor der Wechselkursschwankung. Und an dem Punkt merkt ihr, dass es total sozusagen verknüpft ist, dass sozusagen die Dominanz einer hegemonialen Währung und einer Wirtschaftsmacht auch mit den Staatsanleihen, weil alle versuchen, sozusagen ihr Geld, wenn sie liquide Mittel haben, eben in US-Staatsanleihen einzuwechseln, weil die will jeder haben. Also wenn ich eine US-Staatsanleihe schnell verkaufen möchte, dann kriege ich die auch relativ schnell los. Wenn ich eine griechische Staatsanleihe habe, die kauft mir so schnell niemand mehr ab. Ich kann sie auch nicht bei der EZB hinterlegen, um damit Kreditgeld zu produzieren. Das heißt, das ist zwar Geld immer Geld, aber manches Geld ist eben ein bisschen wichtiger. Und wenn ihr hier jetzt seht mit dem Weltgeld als Schluss, da sind wir dann wieder nochmal auf den Anfang verwiesen, auf diese Buchpläne. Das heißt, mit der Staatsverschuldung enden wir jetzt hier eigentlich wieder da, wo ich kurz den Buchplan vorgestellt habe, dass nach der Staatsverschuldung nämlich der Weltmarkt und die Krisen kommt. Und der Weltmarkt und die Krisen ist genau vermittelt, sagen über das Weltgeld, also das Weltgeld, in dem die wesentlichen Transaktionen global abgehandelt werden. Und vielleicht macht sich ja nächstes Jahr jemand die Mühe, hier über das Weltgeld und den Weltmarkt zu referieren. Und damit würde ich jetzt abschließen und es gibt bestimmt viele Nachfragen und Diskussionen.